war richtig. Und immer nur nach vorn wolltest du gehen. Und du hattest dir geschworen, niemals zurückzusehen. Anzukommen war nicht wichtig, nur das in Bewegung sein. Ganz egal, wohin du kamst, du warst dort niemals ganz allein. Der Welt ist deine Mannschaft schon an Bord und du bist der Kapitän. Etwas fängt an und alles fällt von ganz allein an seinen Ort und etwas wird zu Ende gehen. Etwas fängt an. Etwas fängt an und etwas wird zu Ende gehen. Etwas fängt an und etwas wird zu Ende gehen. Etwas fängt an und etwas wird zu Ende gehen. Über die äußersten Planeten und durch das allertiefste Tal führte dich der Weg hierher. Viele Pfade waren ausgetreten, wieder andere sehr schmal. Und deine Beine oft zu schwer. Jeder Schritt war richtig. Und irgendwann am Rand der Welt bringt dich ein Schiff über den Fluss. Und du bist der Kapitän. Dann kommst du an und alles fällt von ganz allein, wohin es muss. Und etwas wird zu Ende gehen.